Schwuchtelbeat, Alter. Was ist das für ein schwuler Beat? Clown, Alter. Clown, ey. Hey, yo, Kid. Mach dein Maul auf, Player, und ich fordere dich zum Saugen auf, ich Staubsaugervertreter. Die beste deiner Punchlines war, dass ich auf Herzniveau rappe, denn die Rapper dort sind überwiegend Platz mit Flow-Schwächen, Kid. Ich rappe chillig und cool, doch hab trotzdem mehr Aggression in der Stimme, als du, ich komm mit Bankräubermaske plus Handfeuerwaffe, und dein Body hat mehr Löcher als eine Salzstreuerkappe. Ich bleib vielleicht auch für immer in dieser Penner League, was aber nicht an mir, sondern an den Jury-Members liegt. Du gehörst dagegen in die Entry-Liga, Nigga, jeder, den du kennst, ist ein Fan von mir, du gehst auf schwulen Paraden, Nigga, wenn ich rap, dann heißt es für dich Blackout, wie auf Ku Klux Klan Partys, und dein Flow ist selten im Takt, ich rap perfekt im Takt und hab dazu mehr Geld in der Bank als Bill Gates. Du bist gay. Okay, kein Bock mehr, muss reichen. Mach's gut.